come out walking the dirt road. I see I come out walking the dirt road. She got something in her hand for me, and I say to her, oh, I say to her, I say to her. Das war Musik aus Glasgow mit The Amazing Snakeheads. Ein Trio, welches gar nicht unbedingt nach klassischer Glasgower Popmusik klingt, sondern eher so ein bisschen den Blues Devil hier rauskehrt auf ihrem Track Flatlining. Album gibt es noch nicht von The Amazing Snakeheads, sondern erst 2-3 Single. Das dürfte die neueste hier sein, die auch diese Woche erst veröffentlicht wird. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Steve Magmus and the Jigs. Sharon Jones ist dabei. Dann Musik von Click Click Decker, von James Vincent McMorrow, von Who Made Who, vom Bombay Bicycle Club. Damon Jader ist dabei. Wo wir gerade Musik aus Glasgow waren, kommen hier für euch Mogwai. Thank you. Gruppen Mogwai aus Glasgow haben eine neue Platte veröffentlicht. Rave Tapes heißt dieses und bei dem gerade eben guten Track I Heard About You Last Night klingen sie so ein bisschen wie die Hamburger Band Heimer. Muss man ehrlich zugeben, die lauten Zeiten bei Mogwai sind fast vorbei. Natürlich immer noch viel Laut-Lasi-Dynamik bei der Post-Rock-Band, aber ich sag mal so alte Zeiten wie Rock Action oder Come On Die Young oder auch Mogwai Young Team sind auf diesem neuesten Werk kaum noch zu vernehmen. Eher, sag ich mal, sind sie auch in die Jahre gekommen, was der Band aber nicht schlecht zu Gesicht steht. Mogwai, wie immer, eine sichere Bank und vor allem auch live natürlich immer Ohrstöpsel mitnehmen, weil es gibt keine lautere Band auf der Welt. Steve Malkmus hat mal bei Pavement den Frontman gemacht. Pavement, die Band, die in den 90er Jahren den Slacker-Sound eigentlich mit etabliert haben, mit tollen Alben wie Slanted and Enchanted oder diversen anderen Hits wie Trigger Cut, Cut Your Hair und so weiter und so fort, haben sich leider aufgelöst 99. Seitdem macht Steven Malkmus, der ehemalige Frontman von Pavement, Solo-Musik. Mit seiner Band The Jigs hat er gerade mit The Week Out at Jack Packs eine neue Platte veröffentlicht. Da gibt's auch, sag ich mal, ein, zwei Anklänge an Pavement dran. Zum Beispiel diesen hier, Lariat von Pavement, nicht von Pavement, von Steven Malkmus natürlich. Was für ein Versprecher, mein Gott. Steven Malkmus and the Jigs. Bei den Jigs unter anderem Janet Weiss dabei, die wir noch von Sleater-Kinney kennen. Ansonsten die Leute, glaube ich, nicht wirklich bekannt, dass man sie hier aufzählen müsste. Und Steve Malkmus natürlich auch hier der Frontman, nicht nur bei Pavement damals, auch bei seiner neuen Band The Jigs gibt er den Ton an. Er lebt eigentlich in Portland, Oregon mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern, aber hat auch 2 Jahre in Berlin verbracht und seine Berlin-Zeit wird hier auf diesem Album Week Out at Jack Packs so ein bisschen verarbeitet. Und von dem Album ein weiterer Track, Der heißt, oh Gott, wie heißt er denn überhaupt? Muss ich da mal nachgucken. Auf jeden Fall hier schon mal Song Up für Stephen Malkmus and the Jigs. This one's for you, Granddad! Come and join us in this punk rock tomb. Come slam dancing with some ancient dudes. We are returning, returning to our roots. None new material, just cowboy boots. Whoa. Can you remember the thrill and the rush? You're not out of touch. Come tonight, you'll see. No one here has changed, and no one ever will. What generation punks are we? The Johnny Thunder worshiping here in the valley. It's funny or it's tough. No emo posing or that straight edge flop. Steve Malkmus and the Jigs mit dem Track Rainbow, nein, Rumble at the Rainbow, so rum heißt das Ganze. Wahrscheinlich der Song, der dem alten Pavement-Sound am nächsten kommt hier auf dem Album Wig Out at Jack Bags. Neues Material von Steve Malkmus. Auch Damian Jaredo, ein Songer, Singer-Songwriter aus den USA, hat eine neue Platte veröffentlicht. Brothers and Sisters of Eternal Sun heißt dieses Werk. Darauf gibt er sich neu erfunden. Früher immer wirklich ein sehr melancholischer Singer-Songwriter, jetzt auch hier eher den Hang zu einem richtigen Band-Sound, was nicht immer unbedingt besser klingen muss. Hier kommt Damian Jaredo mit Silver Timothy. I was met on the road by a face I once knew. Shapeless was his frame and his colors were few. For a time by the sentences in climbing into the eye where the numbers begin. Go back down, don't touch the ground. Go back down, don't touch the ground. Das war der Track Silver Timothy von Damian Gerardo. Schon so ein bisschen voller vom Sound her, als das, was man sonst von ihm kennt. Auch einer der besseren Tracks vom neuesten Album. Es gibt sonst auch wirklich einige Längen darauf zu hören. Bei den älteren Alben habe ich das Gefühl eigentlich nie gehabt, dass da irgendwie, sag ich mal, keine Muße hat, sag ich mal, alle Tracks wirklich richtig gut hinzubekommen. Beim neuesten Werk habe ich dann doch schon einige Lücken entdecken können. Brothers and Sisters of the Eternal Sun heißt das neueste Werk von Damian Gerardo. Der Bombay Bicycle Club sind eine Band aus London, die auch ziemlich fleißig sind und demnächst mit So Long, See You Tomorrow, jetzt schon viertes Album veröffentlichen. Gibt es, glaube ich, wirklich ziemlich guten, nahen Abständen neue Werke, die die Band veröffentlicht. Hier schon mal voraus die Single Carry Me vom Bombay Bicycle Club. You carry me. Den Sunday Service und wir sind angekommen bei unserer beliebten Rubrik, die da heißt Album der Woche und das kommt heute von Painted Palms, die ihr gerade eben schon mal hörtet mit ihrem Track Too High. Painted Palms sind zwei Cousins, der eine heißt Reese Donohue, der andere heißt Christopher Prudhomme, die kommen beide aus Louisiana, also aus den USA und ja, sind dann irgendwie auseinandergezogen, der eine nach San Francisco, der andere ist erstmal in New Orleans geblieben und dann haben sie angefangen Musik zu machen als Painted Palms, haben sich übers Internet so ein bisschen die Files zugeschickt und dann so ein Album zusammen geschustert, Canopy hieß das, welches dann auch von Leuten wie Off Montreal, also von Kevin Barnes entdeckt wurde, der die Band mit auf Tour genommen hat als Vorprogramm und sie auch dadurch ein bisschen bekannter gemacht hat. Jetzt erscheint von den Painted Palms ihr Album Forever und das ist eine schöne Mischung aus, das ist schon von Off Montreal kennt, 60s Psychedelic Pop mit moderner Produktion und elektronischen Einsprengseln gepaart. Eben gerade der Track Too High zu hören gewesen und hier Forever, der Titeltrack vom neuesten Album von Painted Palms. Thank you. Das war der Track Forever vom gleichnamigen Album von den Painted Palms. Darauf gibt es wirklich schönsten Sunshine-Pop zu hören, wie bei dem Track gerade eben. Und die beiden Mitstreiter hier, Rhys Donohue und Christopher Prudhomme, inzwischen wohnen sie nicht mehr getrennt voneinander, sondern sind beide inzwischen in San Francisco ansässig. Aber, obwohl sie mehr oder weniger Nachbarn sind und nur zwei Straßen weiter wohnen voneinander weg, schicken sie immer noch ihre Files und ihre Soundideen und ihre kleinen Fragmente übers Internet zu, weil sie einfach diesen Arbeitsrhythmus sich irgendwie etabliert hat bei denen und das so ganz gut funktioniert. Das kann man auch hören bei dem Album Painted Palms. Macht wirklich Spaß, die Platte zu hören. Für mich eine ganz neue Entdeckung und deshalb auch hier zu Recht Album der Woche beim Sunday Service. Dazu mehr wie gewohnt auf der Homepage unter sundayservice.de und ein weiterer Track von diesen beiden Boys, der da heißt Carousel. Das waren die Painted Palms. Ihr Track hieß Carousel, das Ganze vom Album Forever. Zwei Boys aus Sunny San Francisco. Zwei Boys aus Hamburg, nennen sich Click Click Decker. Eigentlich früher ein Soloprojekt von Kevin Harman, inzwischen schon fast so zum Duo oder auch manchmal Bandprojekt erweitert. Zweiter im Bunde ist Oliver Stangl, der auch schon, glaube ich, jetzt mit dem zweiten Album hier mit aushilft. Und das heißt, ich glaub dir gar nichts und irgendwie doch alles. Click Click Decker auch schon inzwischen 12 Jahre alt und mit 5 Alben hier schon eigentlich einen beachtlichen Backkatalog am Start. Hier sein Track und darüber nachdenken nicht nötig. Verhandlung, wenn die Tage einfach streiken, kriegst die Türen nicht geschlossen, während sie über dir noch warten. Frisst den Kitt aus deinen Fenstern, versuchst alles neu zu starten. Ich glaub, eigentlich fährt diese Linie nirgendwo hin. Du sagst gut, dass du hier bist und nicht wo ich jetzt bin. Dann verzetteln mit den Typen am Automaten endlich schlafen. Dein Ticket keine Antwort und die Nacht verschluckt den Hafen. Wenn die Augen brennt vom Zusatz, wenn die Haut nach Pommes stinkt, willst deinen Krieg verbuddeln, doch weißt nicht, ob's gelingt. Ich glaub dir gar nichts und alles. Ich glaub dir gar nichts und irgendwie auch alles. Denn irgendwie ist besser als nie. Ich glaub eigentlich fährt diese Linie nirgendwo hin. Du sagst gut, dass du hier bist und nicht wo ich jetzt. Gezogen. Kommt die Freiheit mit dem Anschluss, bleibst du blind oder belogen? Wenn der Takt sich nicht mehr ändert, das Klavier sich selber stimmt. Wenn der Takt dich nicht mehr ändert, da geht gar nichts mehr. Ich glaub eigentlich fährt diese Linie nirgendwo hin. Du sagst, dass du hier bist und nicht wo ich jetzt bin. Ich glaub eigentlich fährt diese Linie nirgendwo hin. Du sagst gut, dass du hier bist und nicht wo ich jetzt bin. Up in the sky, we're is right or wrong. I just know we got to get along. We got to and come together. And come together. And come together. Don't you know we got to and come together. And come together. Just come together. Don't you know we got to come together. Just come together. Just come together. Don't you know we got to come together. Come together. Das waren Sharon Jones and the Dap Kings. We Get Along, Track vom neuesten Album Give the People What They Want. Das inzwischen fünfte Album der New Yorker Soul Queen sollte eigentlich schon 2013 rauskommen, aber drei Monate vor der Veröffentlichung wurde dann bei Sharon Jones Krebs diagnostiziert und anstatt dann mit ihrer Band auf Tour zu gehen und die Welt zu bereisen, hat sie einen Marathon an den Ärzten und bei den Krankenhäusern absolvieren müssen im letzten Jahr. Das ist zum Glück irgendwie alles relativ gut ausgegangen, sodass jetzt dann doch das Album von Sharon Jones und ihren Dap Kings veröffentlicht wurde oder veröffentlicht wird diese Woche. Give the People What They Want heißt es, wie gesagt, und wie gewohnt gibt es da klassische Soul-Musik drauf, wie man sie von ihrer Band Sharon Jones und ihrer Band, also von der Künstlerin Sharon Jones und ihrer Band, den Dap Kings, natürlich gewohnt ist. Und wie gesagt, die Platte ab dieser Woche erhältlich und demnächst die Künstlerin hoffentlich auch wieder live unterwegs hier in unseren, wie sagt man, Breitengraden. Who Made Who, die kommen aus unseren Breitengraden aus Holland, nämlich die Band und Thomas Barfoot veröffentlicht im Februar ein neues Album. Draußen schon mal für euch hier vorab die Single The Morning. Turns to rise and disappear. Who Made Who haben auch den großen Schritt gemacht vom elektronischen Underground Act hin zur richtigen Popband. Das Trio um Thomas Barfod aus Kopenhagen gerade eben zu hören mit ihrem Album The Morning. Album erscheint dann irgendwann im Februar, das neue von Who Made Who. Die nächste Band hat den komischen Titel oder den komischen Bandnamen Three Lakes and the Flatland Eagles. Die kommen aus Italien und haben mit War Tales eine schöne Platte veröffentlicht. Hier ihr Track The Walk. Gar nicht wie Musik aus Italien, kam aber wirklich aus dem Land Three Lakes and the Flatland Eagles, hieß diese Band hier gerade eben. Denn da verbirgt sich ein gewisser Andrea Sologni, der hier wirklich alles mehr oder weniger selbst gemacht hat, produziert, aufgenommen, gemixt, Songs geschrieben und so weiter und so fort. Natürlich nicht alleine, sondern mit vielen Freunden und Gästen, die dabei waren. Zum Beispiel, wie könnte man können hier, ein Herrn vielleicht, Emanuel Riverberi, kennt man von Giardini di Miro und noch diversen anderen Leuten aus der italienischen Musikszene, die hier bei diesem Werk War Tales mit ausgeholfen haben, eben war der Track The Walk zu hören. Das war der Sunday Service für heute. Euch wünsche ich einen schönen Tag noch, eine gute Nacht, wie auch immer, wann ihr die Sendung hört, und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, schaut mal online auf die Homepage vom Sunday Service unter sundayservice.de. Könnt ihr die Sendung nachhören, auch die von den letzten 3-4 Wochen, und dort auch dann Zugriff haben auf das gesamte, weiß ich nicht, Sunday Service Archiv. Die letzten Sendungen der letzten 3-4 Jahre dürften da zu hören sein. Diverse Plattenkritiken immer auch Ein paar Interviews nochmal zum Nachhören, die wir hier in der Sendung hatten. Und nutzt das Ganze, wenn ihr wollt. sundayservice.de, werbefrei und so weiter und so fort. Letzter Track kommt von James Vincent McMorrow. Der veröffentlicht diese Woche mit Post Tropical sein zweites Album. Ich finde es ein bisschen langweilig. Da passiert mir musikalisch dann doch zu wenig. Vor allen Dingen von Song zu Song gibt es da manchmal relativ wenig Unterschiede. Trotzdem ein Track für euch. Der heißt Cavalier und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Speak until the dust settles in the same specific place. I'd refuse to go. Drink it from a cast and iron blade instead of cold milk. Suffer done right instead of silence. Considered craving, and nothing may seem hidden where the aged soil was pure, pressed against the crease. Mountains become fragrant at the source, so can you stand this exotic angle? I read it somewhere. They would lie still. And I remember how cloth hung, flexing with the forest gloom. Half wasting high raised arm, kicking at the slightest foam. I remember my first love. Heavy with the lava part.